Erster aus Isis Familie wird ein neuer Spross wachsen. Ein Zweig wird aus seiner Wurzel kommen. Zweiten Gottes Geist wird auf ihm sein. Er wird Weisheit und Verstand haben. Er wird Rat und Kraft haben. Er wird Gott kennen und ehren. Dritter, er wird Gott ehren und lieben. Er wird nicht nur nach dem urteilen, was er sieht. Er wird auch nicht nur nach dem urteilen, was er hört. Vierter, er wird die Armen gerecht richten. Er wird den Hilflosen im Land helfen. Er wird die Bösen mit seinen Worten bestrafen. Er wird die Gottlosen töten. Fünfte, Gerechtigkeit wird ihn umgeben. Treue wird ihn festhalten. Sechster, der Wolf wird beim Lamm liegen. Das Kalb und der junge Löwe werden zusammen fressen. Ein kleiner Junge wird sie führen. Siebter, die Kuh und die Bären werden fressen. Ihre Jungen werden nebeneinander liegen. Der Löwe wird Stroh essen wie ein Rind. Achter, ein Baby wird an der Schlangenhülle spielen. Ein kleines Kind wird seine Hand auf eine Schlange legen. Neunter, sie werden niemandem schaden. Sie werden nichts zerstören auf meinem heiligen Berg. Das Land wird Gott kennen. Es wird sein wie Wasser, das Meer bedeckt. Zehnter, an diesem Tag wird Isis Spross ein Zeichen für die Völker sein. Die anderen Völker werden ihn suchen. Sein Wohnort wird schön sein. Elfter, an diesem Tag wird Gott wieder helfen. Er wird sein Volk zurückholen. Sie kommen aus Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Sinear, Hamat. Sie kommen auch von den Inseln im Meer. Zwölfter, Gott wird ein Zeichen für die Völker aufstellen. Er wird die Israeliten sammeln. Er wird die Judäerinnen von überall auf der Erde zusammenbringen. Dreizehnter, der Neid zwischen Ephraim und Juda wird enden. Die Feinde von Juda werden verschwinden. Ephraim wird Juda nicht beneiden. Juda wird Ephraim nicht angreifen. Vierzehnter, sie werden die Philister im Westen angreifen. Zusammen werden sie die Länder im Osten plündern. Sie werden Edom und Moab besiegen. Die Ammoniter werden ihnen gehorchen. Fünfzehnter, Gott wird das Meer in Ägypten austrocknen. Er wird den Fluss Euphrat mit einem Sturm teilen. Er wird ihn in 7 kleine Bäche teilen. Dann können die Menschen leicht hindurchgehen. Sechzehnter, es wird einen Weg für Gottes Volk geben. Sie kommen aus Assur zurück. Es wird sein wie der Weg für Israel aus Ägypten.